Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit K-Ho. Thank you. Heimspiel. No access. Are you interested in science by any chance? I'm interested in knowledge. Benny. We'll be right back. Dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K.O. dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. quite interesting. Sounds.

myself all my life to try to fix the inside. Black Beats.